Immune, Kraft mich fehler, I krieget nie auf Wappenbrock. Immune, Kraft mich fehler, I krieget nie auf Wappenbrock. Jungs fahren gerad immer, o wird die Ehren Geld es mag, at voga alt verfosterlandet well, verfosterlandet well. Jag far an gärna dimar, o vit de ärmen gälte sak, at voga alt verfosterlandet well, verfosterlandet well. Thank you. cheek yog so. Tenk om vaknad från drömmen, allt i hanna cheek yog so.